schau ich auf die Landkarte drauf. Die BRD ist viel zu klein. Ein Vaterland muss größer sein. Ole, ole, ole, ole. Deutsches Reich, statt BRD. Ole, ole, ole, ole. Deutsches Reich, statt BRD. Und für die Welt, die kämpfen wir mal. Auf andere Hungern ist mir egal. Was interessiert mich? Indonesien, solange der Pole aus den Schlesien. Ole, ole, ole, ole. Deutsches Reich, statt BRD. Ole, ole, ole, ole. Deutsches Reich, statt BRD. Einmal im Jahr kommt Nikolaus, dreimal am Tag kommt Holocaust. BRD, was heißt das nur? Bubis Rache, Diktatur. Ole, ole, ole, ole. Deutsches Reich, statt BRD. Ole, ole, ole, ole. Deutsches Reich, statt BRD. Ole, ole, ole, ole. Deutsches Reich, statt BRD. Ole, ole, ole, ole. Deutsches Reich, statt BRD. 1, 2, 3. Ole, ole, ole, ole. Deutsches Reich, statt BRD. Ole, ole, ole, ole. Deutsches Reich, statt BRD.